Das No-Bail-Out-Prinzip. Damit hat Walter natürlich recht. Aber weshalb hatten sich die Märkte für solche Analysen nicht interessiert? Sie gingen offenbar für lange Zeit davon aus, dass es für Staatsanleihen im Euroraum keine gesonderten Ausfallrisiken gibt. Das heißt, sie hatten das No-Bail-Out-Prinzip entweder nicht verstanden oder sie nahmen es nicht ernst, weil sie vielleicht dachten, es würde schon nicht so heiß gegessen, wie gekocht werden. Ebenso wie viele Politiker hatten die meisten Marktteilnehmer für lange Zeit nicht verstanden, dass es beim No-Bail-Out-Prinzip, um es mit den Worten von Ottmar Issing auszudrücken, um die grundlegende Verfassung der Europäischen Währungsunion geht. Das No-Bail-Out-Prinzip, das heißt der Haftungsausschluss für die Schulden anderer Staaten, reicht weit über den Einsatz finanzieller Mittel hinaus. Es ist Ausdruck der Tatsache, dass es sich nicht um eine Art Staat, sondern einen Verbund oder wie auch immer genannten Zusammenschluss von nach wie vor souveränen Staaten handelt, die zunächst einmal lediglich ihre geldpolitische Souveränität an eine europäische Institution abgetreten haben. Für außergewöhnliche exogene Schocks wie Naturkatastrophen ist Hilfe der Gemeinschaft vorgesehen. Für alle hausgemachten Fehler haftet jedes Land selbst. Wird dieses Prinzip unterhöhlt oder gar ausgehebelt, ist nach allen theoretischen Überlegungen und praktischen Erfahrungen mit erheblichen Fehlanreizen, Moral Hazard, zu rechnen. Einzelne Staaten könnten versucht sein, im Hinblick auf die Hilfen von außen einen finanz- und wirtschaftspolitischen Kurs zu verfolgen, der die finanzielle Unterstützung dann auch wahrscheinlich werden lässt. No Bailout heißt, man wirtschaftet mit getrennten Kassen und jeder trägt indirekt die Folgen seiner Misswirtschaft. Auch viele Politiker der Euro-Länder schienen dieses Prinzip nicht verstanden zu haben oder sie nahmen es nicht ernst. Schuldner und Gläubiger von Euro-Anleihen gingen offenbar für lange Zeit mehrheitlich davon aus, dass die gemeinsame Währung irgendwie auch einen Ausfallschutz für Sovereign Debt im Euroraum bedeutet.